nicht erwünscht, falle ich aus der Rolle, bin ich ein anderer, passe nicht hinein, denen ich nicht passe, sie werfen den ersten Stein.